Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 497, ein Ring, sie zu schützen. Ja, Thema heute, die Ring Cam Indoor im Test bei mir. Interessante Geschichte mit der Einrichtung und so weiter. Ging eigentlich alles relativ schnell, ja. Und ich muss mich jetzt noch dran gewöhnen, dass es keine Übersicht mehr gibt hier am Anfang vom Uncast. Ne? Ihr merkt das da. Es ist komisch irgendwie. Ja? Aber naja. jedenfalls habe ich die relativ schnell eingerichtet. Dazu braucht man auch schon die Android-App dazu. Ja, die findet man im Play Store oder aber auch, und das ist ein Kriterium gewesen von mir, bei Ring direkt. Ja, also nicht etwa nur über den Play Store, weil den habe ich ja bald möglicherweise nicht mehr. Ja, und deswegen wichtig. Ja, und deswegen die Ring Cam Indoor App. Ja, beziehungsweise es ist ja eine App für alle möglichen Ring-Geräte. Ja, aber die neue Ring Cam Indoor, die wurde gerade erst vor ein paar Tagen ausgeliefert. Und ja, habe mir es natürlich sofort geordert, weil da warte ich schon eine graue Zeit darauf. Ja. Die kostet auch nur 59 Euro, ist da, von daher die mit Abstand günstigste Ringcam. Aber die hat es wirklich in sich. Die funktioniert nicht mit einem Akku, sondern die wird über ein USB-Netzteil, genauer gesagt mit einem Micro-USB-Anschluss, an das normale Stromnetz gesetzt. Man kann sie natürlich auch mit einer Powerbank betreiben, kein Problem, und hat dann quasi die genauso Portal wie das wesentlich teurere Modell mit Akku. Aber dass die mit Strom alleine funktioniert, hat auch einen Vorteil. Ja, man kann die nämlich, wenn sie nicht gebraucht wird, komplett abschalten, so dass man sicherheitsmäßig oder privatsphärenmäßig auf der sicheren Seite ist. Und noch besser, man kann das koppeln. Aber eins nach dem anderen. So, also Cam aufgebaut, die App installiert, mit Hilfe des QR-Codes oder was auch immer das ist, hinten auf dem auf der Cam ist ein Code, mit dem kann man das abscannen und schon richtet sich quasi diese Cam dann auch ein. Man muss eigentlich nur noch das WLAN-Netzwerk auswählen und natürlich klar auch das Passwort eingeben für das entsprechende Netzwerk. Damit ist die Kamera dann konfiguriert. Die Ringcam-App selbst bietet dann auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, was ich für das hier sehr, sehr wichtig halte. Und man kann ordentlich lange Passwörter machen. Ja, also egal wie, 40, 45 Zeichen, kein Problem, könnt ihr alles dort nutzen, auch einige Sonderzeichen gehen, und von daher lässt sich hier ein relativ sicheres Passwort durchaus erstellen. Zusammen mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung ist das natürlich super. Ja, und dann muss man die Kamera natürlich noch ausrichten und einen Platz dafür finden. Das war eigentlich die größte Hürde, ja, weil ich wollte einen perfekten Platz haben, ja, und das ist ja gar nicht so einfach. Letztendlich habe ich dann aber einen richtigen Platz gefunden und jetzt hängt die Kamera dort. So, und die Kamera zeichnet auf, und zwar immer. Ja, ihr habt richtig gehört, immer. Wenn ihr die Standardeinstellungen lässt, dann zeichnet die immer auf. Was natürlich mehrere Probleme bringt. Momentan gibt es offenbar noch keine Möglichkeit zu sagen, wenn ich daheim bin, soll die Kamera nicht reagieren auf Bewegung. Man kann die Kamera aussetzen, die Bewegung aussetzen, ja, die Motion Detection, so dass es eben nicht jedes Mal einen Alarm gibt. Was aber immer passiert, egal wie, wenn sich was bewegt, wird aufgezeichnet. Und die Aufzeichnungen werden in die Cloud gestellt, ja, in eurem Account natürlich geschützt. So. Zusätzlich dazu wird aber immer in den Standardeinstellungen, was ich aber auch ganz gut finde, ich glaube, jede Minute wird ein Foto gemacht, ein Standbild, ja, und das abgespeichert. Und wenn ihr dann die Kamera über Tag eben laufen habt, dann könnt ihr das tatsächlich den Verlauf sehen, die Standbilder, ja, und immer wieder kontrollieren. Schön ist auch, dass wenn ihr die App aufmacht, dass es in den Standardeinstellungen so ist, dass man hier nicht das Live-Video gleich sieht, sondern nur eben den letzten, das letzte Standbild, das die Kamera aufgenommen hat. Sehr schön. Ich sage jetzt ständig Standardeinstellungen, weil man kann hier sehr viel einstellen. Also man kann zunächst mal einstellen, dass gar nicht aufgezeichnet wird, dass die Motion Detection abgeschaltet wird oder auch, dass man eben das Live-Video sieht, wenn man die App öffnet. Aber das ist nicht zu empfehlen, weil wenn ihr unterwegs seid, habt ihr ja Datentarife, ja, und die sind dann relativ schnell weg, weil dieses Video ist ein Full-HD-Video. Von daher geht da schon einiges an Traffic drauf unterwegs, mehr als man denkt. Ja, und das ist aber für natürlich Leute wie mich ist das nicht optimal, weil ich möchte ja nur dann die Kamera aktiviert haben, wenn ich jetzt nicht daheim bin. So, und das kann man ganz einfach super toll machen, wenn man zum Beispiel einen Amazon Echo hat. Das habe ich aus mehreren Gründen sowieso gemacht. Für mich ist es jetzt also nichts Neues. Wenn ich das Haus verlasse, sage ich dann eben, na, ich sag jetzt den Namen nicht, ne? Sonst gehen bei euch überall diese Geräte an, ja. Ich sag dann einfach, ne, das Passwort und dann eben ich gehe. Ja, klar, ich könnte auch sagen, auf Wiedersehen oder Tschüss, ja, oder sonst irgendwas, aber ich habe mich einfach entschlossen, ich gehe. Dann kriege ich eine hübsche Verabschiedung, ja, das habe ich alles schön in der Routine festgelegt. Alle meine Geräte werden ausgeschaltet, der ganze Haushalt, bei mir ist ja alles mit Smart-Schaltern verbunden und auch Smart-Lights, weil das war früher immer ein Problem. Immer habe ich mal wieder vergessen, Licht auszuschalten, ja, der Herd war vielleicht noch an, ja, immer die Unsicherheit und so weiter, ja. Ja, und mit dieser Verabschiedung schaltet er alles aus. Bis, ja, diesen Schalter. Da wird nämlich genau das Gegenteil gemacht. Zuerst wird alles mal abgeschaltet, ja, ganze Wohnung, damit man sicher ist. So, dann kommt eben diese Verabschiedung. Andere Sachen, zum Beispiel Audio-Streams von den Geräten wird gestoppt, von den Amazon Echoes. Kann man alles schön über die Routinen machen. Und dann geht ein Schalter wieder an, nämlich der für die Kamera. Und erst dann schaltet sich die Kamera aus. Ich habe auch noch ein Delay eingebaut. Da kann man eine Wartezeit einbauen, 10 Sekunden. Das heißt, erst nach 10 Sekunden wird dieser Schalter angeschaltet, nachdem ich gesagt habe, ne, ich gehe. Und damit bin ich schon aus der Tür draus. Bis die Kamera hochgefahren hat, dauert es auch nochmal 10 Sekunden etwa. Und dann ist die erst aktiv, ich bin draußen, alles wunderbar. Und dann ist die Kamera scharf geschaltet. Komm ich heim, mach die Tür auf, gibt es zwar kurzen Alarm, sofern die Motion Detection klappt, da komme ich gleich noch dazu. Aber das ist nicht weiter schlimm. Das gibt nur eine normale Benachrichtigung auf dem Smartphone. Und dann sag ich einfach, ne, das Passwort. Ich bin daheim, ja. Und dann wird die Kamera abgeschaltet, ja, und noch ein paar andere Routinen aufgerufen, was ich jetzt eben gemacht habe, zum Beispiel meine Termine noch vorgelesen, was noch an dem Tag anliegt und so weiter. Ja. Wie gesagt, das habe ich vorher schon immer gemacht, nur dass jetzt eben zusätzlich die Kamera eingeschaltet wird, wenn ich gehe und ausgeschaltet, wenn ich komme. Wer jetzt zum Beispiel keine solchen Geräte hat, der kann noch andere Sachen machen. Die Kamera ist nämlich anzubinden über IFTTT. Und damit ergibt sich natürlich ein weites Feld von Möglichkeiten. Das heißt, ich kann das zum Beispiel auch mit dem Smartphone verbinden und kann tatsächlich so sagen, wenn ich mich außerhalb von diesem GPS-Bereich bewege, ja, wird die Kamera eingeschaltet, komme ich wieder in diesen GPS-Bereich, wird sie ausgeschaltet. Ja. Das alles kann man durchaus machen. Oder auch ganz andere Dinger. Man könnte sich auch einen Schalter konfigurieren, ja, den man zum Beispiel drückt, wenn man die Wohnung verlässt, ja, in Beispielsweise an der Tür, nicht außen bitte, ja, nur innen an der Tür, ja, drückt man drauf, ist die Kamera scharf geschaltet, drückt man nochmal drauf, wird sie wieder abgeschaltet, ja, vielleicht macht man den Schalter auch irgendwo hin, wo der nicht ganz so leicht und so schnell zu erreichen ist, und dann hat sich die Sache. Natürlich ist es kein Schutz jetzt vor wirklich jetzt vor Einbrüchen. Aber es ist ein wirksames Mittel, um sofort zu reagieren, Polizei anzurufen etc. Außerdem kann man über die Cam eine ziemlich laute Sirene aktivieren. Ja? Und ich brauche nicht zu sagen, dass man auch noch andere Echos im Haus, ja, aktivieren kann. Also ich habe 4 Echos plus Kamera, die Lichter, die, also ich sag mal so, die Hölle würde losbrechen, ja, wenn da eine Motion Detection stattfindet und ich würde die eben als solche auch tatsächlich bestätigen, Sirene auslösen, und dann würden in jedem Zimmer die Echos anfangen, hier, was weiß ich, wird mir noch was einfallen lassen, ja, was, Sirenen oder Durchsagen oder Ähnliches. Man kann auch über die Freisprecher in Richtung der Kamera auch direkt sprechen, ja, und auch hören. Es gibt auch eine komplette Audioaufzeichnung von dem Ganzen. Die Lichter würden anfangen zu blinken, in den verrücktesten Farben, so dass die wahrscheinlich irgendwann mit einer mit einem epileptischen Anfall epileptischen Anfall hier auf dem Tisch auf dem Boden liegen würden, sich krümmen, bis die Polizei kommt, die können sie dann einsammeln. Also ist schon heftig, und ich finde gerade diese Möglichkeiten ganz gut. Und wer es denn ein bisschen ja, sagen wir mal, herkömmlicher will, der kann auch eine richtige Alarmsirene, ein Chime, verbinden mit dieser Kamera, das dann in richtig hohen Dezibelbereich dafür sorgt, dass das ganze Haus zusammenrennt. So sieht's aus. Ja, also so ist das erstmal gedacht, und das finde ich ganz gut, so soll das sein. Die Kamera selbst hat, wie gesagt, schon eine Motion Detection, das heißt ein Sensor auch speziell, und für nachts eine Infrarot-Nachtsicht. Also die Nachtsicht ist sehr gut, alles ist taghell, ja, taghell, wenn eben hier diese Nachtsicht eingeschaltet ist, das passiert automatisch. Die Motion Detection funktioniert über Tag sehr, sehr gut und präzise. Ja, also schon die kleinste Bewegung, was übrigens auch einzustellen ist, ja, kann da die Kamera auslösen. Nachts hingegen, wenn sich die Kamera also auf die Infrarotsicht verlassen muss, dann ist es leider nicht ganz so gut. Also da muss dann schon der Abstand gewahrt sein, also etwa 5 Meter ist da das Maximum in etwa, was geht, ja. An Motion Detection, aber ich glaube, das ist einfach in der Natur, liegt einfach in der Natur der Sache. Ich glaube, da kann man nicht viel machen, aber es ist ausreichend. Also wenn jemand die Wohnung richtig betritt, dann geht es hier los. Es kommt natürlich auch sehr stark darauf an, wo man die Kamera positioniert. Ich habe die meisten Zimmer hier mit einer Kamera jetzt abgedeckt, das ist nicht immer möglich, ja. Es empfiehlt sich dann, wenn zum Beispiel die Wohnung sehr verwinkelt ist, mehrere Kameras zu installieren. Das alles läuft dann tatsächlich so zusammen in der App. Und da können auch Außenkameras dabei sein, auch Kameras an der Klingel, diese Ring-Klingel, wo ja immer wieder beworben wird im Fernsehen, ne, im TV. Und das alles ist dann zentral in dieser App. So, also Privatsphäre, check. Kamera kann ich physikalisch ausschalten, wenn ich daheim bin, passiert also nichts, kann ich nackig rumlaufen, ja, so. Kamera kann einfach wieder scharf geschaltet werden mit einer normalen Routine oder auch automatisch, wenn man das über IFTTT macht, ja. Das geht. Die Kamera ist kompatibel mit dem Echo-System. Das heißt, ich kann auf meinem Echo Show auch die Kamera einblenden, den Livestream quasi direkt sehen auf meinem Echo Show. Bringt mir natürlich nichts, weil die Kamera ist ja in der Wohnung, also sprich dort, wo der Echo Show steht. Also, ja, bringt mir jetzt nicht wirklich was. Was anderes wäre es, wenn das jetzt eine Außenkamera wäre oder ich hätte mehrere Kameras, dann könnte ich sagen, zeige mir Kamera 1 oder zeige mir Vorgarten oder zeige mir, was weiß ich, Himmel. Ja. Übrigens sehr cool auch die Nachtsicht, ja, für in den Himmel zu zeigen. Ja, nee, war ein Scherz, aber man kann tatsächlich noch was erkennen, unglaublich. Ja, ja. Von daher lässt sich hier einiges damit machen. Der Preis für 59 Euro ist so günstig, dass man durchaus mal in die Versuchung kommen kann, seine eigene Weathercam bauen. Ja, bitte daran aber denken, dass es eine Indoor-Cam ist. Ja. Die muss also geschützt sein, ja, vor Wind und Wetter. Dass da kein Akku dabei ist, ist überhaupt nicht interessant, weil, wie gesagt, entweder mit Powerbank kann man sie betreiben oder das mit der Strom, mit dem Stromanschluss ist, kann dann eben sogar ein Vorteil sein. Von daher bin ich bis jetzt ziemlich zufrieden mit der Kamera und man fühlt sich doch durchaus sicherer, wenn man längere Zeit weg ist oder überhaupt weg ist, dass eben hier niemand irgendwie unbemerkt eindringen kann in die Wohnung. Ja, sehr schön. Durch die Verbindung mit den Amazon Echoes ist es auch kein großes Problem. Wer jetzt zum Beispiel sagt, ja Moment, aber dann kann ja jeder gerade reinkommen und kann sagen, ja, eben diese Routine oder irgendwas, ja, nee, das geht so einfach nicht. Ich habe zum Beispiel hinter meinen Routinen noch ein Codewort drin, das ich regelmäßig ändere. Ja, das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel die Woche ich bin daheim, Pustekuchen 018, ja, drin ist, ja, oder 0815, ja, so, dann ist das eine schöne Geschichte und da muss man aber erstmal drauf kommen, ja, wenn es nächste Woche wieder ist, ich bin daheim, Onigiri 528, ja, zack. Ja. Also das ist nicht verkehrt, man kann da durchaus einiges machen und wer da sehr skeptisch ist, ja, und sagt dann zum Beispiel, naja, aber es gibt ja bestimmte Worte, die sind festgelegt, da kann man dann zum Beispiel die ganze Wohnung ausschalten, nicht? Auch das könntet ihr ändern, wenn das eure Befürchtung ist, ja, dann nennt ihr die Wohnung eben H725 oder sowas, und dann, ja, bringt es nichts, wenn der dann kreischt, wenn dann irgendjemand kreischt, Wohnung ausschalten oder sonst irgendwas. Ja. Gut, damit also die Ringcam Test erstmal bestanden. Ich werde noch eine, ja, ich möchte dann schon fast sagen, eine Langzeit-Testerfahrung nächste Woche. Ja, wow, ne? 2 Wochen Test, Langzeit, ne? Wahnsinn. In der Rios-Wochensicht nochmal machen. Und übrigens, apropos Rios-Wochensicht, wer die Google-Meldungen vermisst hinsichtlich Chrome und Chrome-Apps, da kann auch in die Rios-Wochensicht mal reinhören. Ich habe gedacht, da passen sie besser hin. Ja, da habe ich dort ausführlich drüber berichtet. Okay, dann lass es doch mal die Ringcam Indoor sein und geh weiter zu anderen Meldungen. Und die hole ich mir jetzt gerade mal auf den Schirm. Honor View 30 Pro und 5 andere Produkte von Honor werden gezeigt auf dem Mobile World Congress 2020. Warum ist das interessant? Ja gut, das V30, da habe ich ja schon viel, viel drüber berichtet, die 5G-Version, das wird ein absoluter Kracher, auch preislich, da werden so manche Firmen werden da mit den Ohren schlackern, die Honor, Magic Watch 2, okay, die gibt's schon in den meisten Regionen, aber es wird auch das Honor 9X Pro gezeigt, ja, das Magic Book 14, Magic Book 15 und auch die Earphones, ja, und eine spezielle Version der Honor Magic Watch 2. Ja, interessant. Cool. Also, dass Honor hier wieder reinhaut, war klar. Und ich bin mal gespannt, was das dann letztendlich gibt. Der Samsung 108 Megapixel Sensor scheint wohl exklusiv für das S20 Ultra zu sein. Die anderen Geräte scheinen das wohl nicht zu haben. Von der S20-Reihe ist natürlich nicht 100% gesichert, diese Aussage, aber es sieht wohl so aus, bei XDR Developers macht das die Runde, und das ist normalerweise dort dann schon eine relativ sichere Sache. Ja. Mal gucken, wie das dann letztendlich wird, aber ich denke, irgendwas muss es ja auch an Unterscheidungsmerkmalen geben. Übrigens, dieser 108-Megapixel-Sensor wird ein Alleinstellungsmerkmal sein, bis auf natürlich das Xiaomi. Ja, dazu komme ich aber später nochmal. Und Xiaomi ist auf Angriffskurs gegenüber Samsung und könnte Samsung wirklich ernsthaft in Erklärungsnot bringen, warum das Gerät dann so teuer ist, ja, im Vergleich zu den Xiaomis. OnePlus hat übrigens angekündigt, dass 1440p mit 120 Hertz möglich ist, und zwar mit einem 10-Bit Samsung AMOLED Display beim OnePlus 8 Pro. So sieht's aus. Also das heißt, hat OnePlus wirklich aktuelle Samsung-Technologie verbaut. Interessant. Und das ist halt der Vorteil bei manchen Firmen, die eben nicht nur gegen eine andere Firma sind, sondern eben auch sich von allen Ressourcen bedienen, um dann entsprechend ihre Produkte zu optimieren. Und Samsung verdient ja auch Geld. Ist ja nicht so, dass die das Display geschenkt bekommen. Dem Samsung S20 wird sicherlich das Display, das jetzt zum Beispiel das Display auch verwendet wird im OnePlus 8, und das ist das, was eben jetzt hier die Runde macht, dasselbe Display, wird dem S20 sicherlich keinen Abbruch tun, denn ich denke, das sind die Nutzer doch ganz, ganz verschieden. Da würde ich mir schon mehr mit der Kamera Gedanken machen bei Xiaomi, weil die Kamera ist für die meisten Leute das absolut Wichtigste. Das Display selbst, das spielt nur eine untergeordnete Rolle. Ja, ich weiß, man guckt da oft drauf, ja, aber für die meisten Consumer spielt das eine untergeordnete Rolle, weil man sich eben auch mit weniger dort zufrieden geben kann. Und die meisten, das muss ich klipp und klar sagen, die erkennen den Unterschied überhaupt nicht. Ich habe das früher schon mal bei SD auf HDTV gesagt, ja, wo es dann noch diese Bildschirmdiagonalen gab, ja, mit 40 Zentimeter. Da hat ein normaler Mensch, der sich für die Technik null interessiert, ja, der hat sich das Bild angeguckt und hat gesagt, das reicht, SD, fertig, ich nehme das, Schluss. Ja, ganz einfach. So war es dann auch HD und 4K, ja, oder ist es gerade so? Also die Leute, die kaufen sich einen 4K-Fernseher meistens nur deswegen, weil es eben so ist bei dem Modell. Die Bildqualität interessiert die relativ wenig, und das sogar noch beim TV-Gerät. Könnt ihr euch vorstellen, was das beim Smartphone ausmacht, nämlich nichts. 120 Hertz, ja, außer ein paar Fans und Gamer wird es wohl niemand interessieren, und von daher ist das, denke ich, für Samsung keinerlei Bedrohung, dass da jetzt das gleiche Display noch drin ist. Google Stadia. Zwei Sachen. Erstmal die Unterstützung für Geräte außer denen, die von Google kommen. Steht wohl kurz bevor. Das heißt, man könnte erwarten, dass bald noch viel, viel mehr Smartphones und möglicherweise auch andere Geräte, ja, Laptops beispielsweise etc., vielleicht in den Genuss kommen, mit Google Stadia zu funktionieren. Das war ja von Anfang an schon so geplant, von daher ist es keine Verwunderung. Aber Stadia braucht auch dringendst diesen Faktor, dass man das überall zocken kann, mit jedem Smartphone und mit jedem Device. Ja, das ist ganz wichtig, weil momentan stagniert Google Stadia massiv. Und zwar nicht nur so, dass die Zuwächse schwach sind, sondern es geht schon bergab. Seit November 2019 geht es richtig bergab mit Stadia. Und das ist kein gutes Zeichen. Google hatte ja von Milliarden von Spielern gesprochen. Ja, der Stadia-Chef Jack Buser, 2019 hat er das gesagt, ja, und da ist man weit davon weg, ja, also zum Vergleich, also PlayStation, Xbox, ja, die verkaufen sich etwa pro Gerät, PlayStation natürlich etwas mehr, 150 Millionen Mal circa, ja. Und er redet von Milliarden von Spielern, die Stadia will. Und jetzt sind es momentan, ziemlich wenig. Momentan spielen beispielsweise nur 8000 Menschen Destiny 2 auf Stadia. 8000! Ja? Und das ist ja quasi der Top-Titel gewesen für Google Stadia. Ja? Nach einem Monat haben sich die Zahlen halbiert und jetzt ist insgesamt 550.000 Installationen, ja, gemacht worden und davon waren aber 383.000 alleine im November. Das heißt, die ersten Leute, die eben wild drauf waren, zu schauen, was das ist, und dann Ende. Dann ging es also wirklich von den Zahlen steil bergab. Ja, man kann jetzt sagen, okay, das ist ein bisschen dramatisch. Und es ist ja auch klar, das ist ein ganz neues System, ja. Da müsste man erstmal 1 bis 2 Jahre warten, bis die eine feste Fanbasis haben. Gamer sind halt mal auch ein bisschen fixiert. Die einen haben die PlayStation als Mittelpunkt des Gaming-Daseins, die anderen haben ihren PC, die anderen haben die Xbox, ja. Da ist es ziemlich schwer, da eine Grundlage zu schaffen für eine Gaming-Community bei einem Neueinsteiger, ja. Ach, ich habe Nintendo noch ganz vergessen, genau. Die, wo allen sagen, nein, PC, Sony und Xbox, das ist immer alles zu blöd und zu brutal. Ich hole mir Nintendo, da weiß ich, dass es auch vernünftige Spiele gibt. Ja. Die werden aber auch bei Google Stadia nicht unbedingt angesprochen werden. Und von daher mal gucken, was da noch passiert zusätzlich. Und ich höre dieses Problem einfach nicht, als ob man es weg diskutieren will, ja, ist die Tatsache, dass man eben dafür eine gute Internetanbindung braucht. Und wenn ich mir so die ländlichen Regionen angucke, in vielen Teilen von Deutschland, da gurken die mit unglaublich schlechten Pingzeiten und 2 bis 8 Megabit herum, ja, und das ist einfach für heutige Verhältnisse furchtbar, ja. Also ihr wisst, dass ihr eine schlechte DSL-Anbindung habt, wenn euer Smartphone über das Netzwerk schneller ist als eure Anbindung daheim. Ja, das ist schon mal ein ganz schlechtes Zeichen. Und genau das ist eben das Problem, weil die Mobilfunkverbindung, die wird ja als nicht ausreichend klassifiziert für das Gaming von Google, sondern man soll da ja eine Wi-Fi-Verbindung haben. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, Google geht davon aus, dass eure Wi-Fi-Verbindung bessere Latenzzeiten hat und schneller ist als euer euer Internet über das Handy, also über das Mobilfunknetz. Wenn ihr aber ein Mobilfunknetz habt, das besser ist als euer Wi-Fi, könnt ihr es gleich mal vergessen. Damit werdet ihr nicht glücklich. Da habt ihr eben massive Probleme damit. Ja? Oder es funktioniert gleich gar nicht. Und das sind eben solche Sachen, die werden hier vollkommen ignoriert. Ja, und das ist wohl auch mit einem Problem, dass selbst wenn es irgendwie ginge, dass diese Leute erst das gar nicht probieren, ja, Cloud Gaming hier zu oder Games zu, Streaming Gaming zu probieren, weil die wissen, oh Gott, meine Internetverbindung ist so schlecht, ich kann doch nicht mal einen Film in SD-Qualität gucken ohne Ruckler. Ja. Wurschtbar, ja. Naja. Okay, also bei Google Stadia muss ich was machen, muss ich was tun, ja, braucht man ein bisschen Puste, aber ich befürchte, dass genau die Puste eben bei Google nicht vorhanden ist, ja. Bei Google war es bisher immer so, was in 1 bis 2 Jahren nicht der Mega-Erfolg ist, wird gestrichen, ja. Das könnt ihr euch vorstellen, ich glaube, eher in 2 Jahren würde es erstmal interessant werden bei Google Stadia, finde ich, weil dann ist die Nutzerbasis da und dann kann man darauf aufbauen, ja. Ich glaube nicht, dass Google so lange warten wird. Und wenn die hören, 8000 Spieler bei Destiny 2, werden auch die Entwicklerstudios dann irgendwann sagen, okay, also, ne? Ist okay. Also entweder zahlt uns Google ein paar Millionchen oder wir machen dafür nichts. Ja. Ja, Kohle, ne? Geld regiert die Welt, ihr wisst ja schon. Amazon hat jetzt Einladungen verschickt für diesen Echo Frame. Und der Echo Frame ist was Interessantes. Das ist eine Brille mit integrierten Echo, aber ohne Kamera diesmal. Offenbar war es hier Amazon zu heiß, die Diskussion, ja, die damals bei den Google Glasses aufgetaucht ist. Wo sich die Leute einfach ja zwischen das ist das Einzige, was man mit der Brille machen kann und niemals mit so einer Brille, ja, guck mich nicht an, wenn du so eine Brille anhast. Und da will Amazon wohl nicht mit verwickelt werden und deswegen keine Kamera. Was man allerdings dann damit machen kann auch, ist entsprechend auch begrenzt. Wie gesagt, das war eigentlich der Hit bei den Google Glasses oder bei Google Glass, dass eben hier diese Kamera drin war. Hier kann man sich halt Infos holen, Musik anhören und so weiter, aber hallo über die Brille. Ja, ich weiß ja nicht, das wird letztendlich dann auch wieder Probleme mit sich bringen, zumindest wenn jemand anfängt, Musik zu hören. Wo ich mir es halt gut vorstellen kann, ist, wenn man unterwegs ist und zum Beispiel Infos haben möchte über etwas, was man gerade sieht, ja, vielleicht auch Wegebeschreibung kann ich mir noch vorstellen. Da muss Echo, da muss Amazon eben nur die entsprechende Software zur Verfügung stellen auf ihren Servern. Und ja, dann ist das okay. Zumindest mal sind die Lautsprecher so konzipiert, dass sie quasi mehr ans Ohr gehen, also quasi direkt vom Ohr wahrgenommen werden und nicht so laut nach außen hin sind, was auch schön ist. Ja. Ich würde mir das sogar wünschen, dass es so ein Bone Conduction ist. Das ist es wohl aber nicht. Ja, es scheint wohl wirklich über Lautsprecher zu gehen. Nur, dass die eben sehr nah an den Ohren sitzen und dann entsprechend leise sein können. Jo, also die Begeisterung hält sich noch in Grenzen. Die Frames sollen $180 kosten für die Leute, die eingeladen werden. Und danach soll es $250 kosten für die Öffentlichkeit. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das hier gut sein soll für den Preis. Da müsste es schon mehr bringen, als ich mir jetzt gerade vorstellen kann. Ja, mal gucken. Xiaomi hat ein neues Patent eingereicht für eine Pop-up-Kamera mit 7 Sensoren. Da fährt also oben so eine ganze Bar raus, ja, und hat hier alles voll mit Kameras und Sensoren drin. Gut, ich wollte es mal erwähnen, weil damit würden die eben ein riesiges Punchhole oder ein Notch eben umgehen. Und wenn man das so sieht, ist diese Bar auch wirklich so groß, dass da fast das ganze Display eben breit ist, ja, diese Sensor-Array. Das sind aber Kameras nicht nur für vorne, also für Selfies zu machen und Sensoren für nach vorne gerichtet, sondern auch nach hinten. Also auch da die Kameralinsen nach hinten sind dann quasi erst nach Ausfahren dieser Sensorbar zu benutzen. Der Vorteil ist, man hat dann hoffentlich eine saubere Linse immer. Den Nachteil kann ich gleich schon sagen. Wie hält man denn ein Smartphone, wenn man damit ein Foto macht? Genau, wenn ihr so haltet, wie ein normaler Mensch sein Smartphone hält, wenn er ein vernünftiges Foto macht, und das ist nämlich im Landscape-Modus und niemals im Porträt-Modus, dann verdeckt ihr die Hand mit der Hand komplett die Bar. Die habt ihr dann quasi in der Hand. Und deswegen sehe ich da schon ein Problem. Aber okay, vielleicht ist das ja für die neue Generation von was? Ich kann mein Handy in Landscape-Modus drehen. Was? Aber das läuft ja dann gar nicht auf Instagram. Hm. Huawei P40 Pro. Das Gerät wird jetzt in einer Keramik-Edition vorgestellt werden. Ja, das könnte interessant werden. Also ich meine, das Huawei P40 ist ja nicht mal wirklich da, ja. Und jetzt wird eine Sonderedition angekündigt mit Keramik, ja, in einer Keramik-Edition. Ich finde, das sieht super nobel aus. Und das wäre auch eine wirklich schöne Geschichte, wie das dann allerdings von der sagen wir mal Festigkeit, Robustheit ist, kann ich natürlich nicht sagen. Es gibt sehr wenige Keramikgeräte. Es gab bisher nur das Xiaomi Mi 6 und das Mi Mix 2. Mehr sind mir jetzt nicht bekannt und von daher gibt es halt auch wenig Erfahrung auf dem Markt. Es sieht aber schon mal geil aus, das muss man sagen. Extrem. Xiaomi hat auch ein anderes Patent sich hier geben lassen, und zwar ein Gerät, das beidseitig Display hat, mit dem Display, das um die Windung geht. Ja, also das ist sau schwer auszudrücken, ja. Also auf einer Seite biegt sich quasi das Display auf die andere Seite, auf die Rückseite hin. Also man hat ein komplettes Display, ist aber nicht zum Aufklappen. Ja, ist einfach nur hinten und vorne Display, aber auch neben an der Seitenleiste sozusagen ist auch nochmal ein Display. Das fände ich gut, wenn diese Seitenleiste dann auch vernünftig genutzt werden könnte. Beispielsweise eine Statusbar dort drin. Wie geil wäre das denn, wenn die Statusbar von oben am Display komplett verschwinden würde und stattdessen würde die quasi dort auf diesem Rücken, wie auf einem Buchrücken, ja, dort drauf gemacht werden. Ja. Und dann hätte man vorne und hinten das Display ohne Notification Bar und die kann man dann sehen, wenn man das Handy halt so gerade schief hält. Ne? So wäre das eine interessante Sache. Interessant auch bei diesen Fotos, die da aufgetaucht sind, wobei ich nicht weiß, woher die stammen. Ja? Dort ist tatsächlich keine Notification Bar zu sehen. Allerdings auch nicht auf dem Rücken, also auf der Seite von dem Display, ist auch keine Notification Bar zu sehen. Von daher ist es reine Spekulation, ob das jetzt vorgesehen ist dort oder nicht. Wäre eine interessante Geschichte. So, das Sony Xperia 2020 Smartphone-Angebot wird wohl am 24. Februar ebenfalls auf dem Mobile World Congress 2020 stattfinden. Das erste Mal habe ich es ohne Stottern gesagt. Mobile World Congress, Wahnsinn, Leute, irre, ja. Das Schlimmste, die schlimmste Bezeichnung einer Messe überhaupt, ja. Auf jeden Fall, dort wird dann alles vorgestellt. Und da bin ich wirklich gespannt drauf. Hat Sony jetzt endgültig gelernt? Erste Hinweise scheint es ja zu geben, dass sie diesmal auch wirklich darauf geachtet haben, dass die technischen Daten gut sind, nicht nur die Prozessoren, sondern genügend RAM drin ist. Das war immer etwas, wo ich schon von vornherein gesagt habe, nein, das Sony-Telefon, nein, das werde ich mir nicht holen, das kann nicht sein, weil ich mir kein Gerät hole mit Leistungsdaten von gestern, ja, wenn das neu rauskommt. Und da gibt es jetzt deutliche Hinweise darauf, dass es diesmal nicht so sein wird. Jetzt hängt aber natürlich alles auch am Preis. Wenn die jetzt das Gerät mit einer guten Ausstattung bringen und mit einem furchtbar hohen Preis, dann war es das natürlich auch wieder. Ich meine, die Konkurrenz, das muss ja jetzt mittlerweile auch Sony klar sein. Die müssen es ja jetzt irgendwann mal gelernt haben. Ja, die Verkaufszahlen sprechen ja für sich. Ja, dann sollten die realisieren, dass man eben mit teuren Smartphones nicht mehr groß was reißen kann. Ja, wenn die Konkurrenz eben Leistungsdaten bietet, dass einem die Ohren schlackern, ja, für wesentlich weniger Geld. Das muss doch jetzt mal angekommen sein. Ja. Wenn es nicht ankommt, ich sag's ganz ehrlich, dann wird 2020 das letzte Jahr sein, wo Sony Smartphones veröffentlicht. Ja, das war schon in den letzten 2 Jahren immer wieder in der Diskussion bei Sony, die Mobile-Sparte einzustampfen, die Smartphone-Sparte quasi komplett zu streichen. Und immer wieder haben sie sich rübergerettet. 2020 ist die letzte Chance und ich hoffe, sie haben es jetzt endlich kapiert, was Sache ist. Ja, wenn nicht, tja, dann werde ich auch keine Träne nachweinen, sage ich ganz ehrlich. Ich hoffe, ihr weint keine Tränen nach den Notifications für Updates im Google Play Store. Ja? Denn wenn ihr ein Auto-Update eingeschaltet habt, gibt es ab sofort überhaupt keine Benachrichtigungen mehr, ob eine App geupdatet wurde oder nicht. Dieses Vorgehen ist mir schleierhaft. Gerade wenn man ein Auto-App-Update eingeschaltet hat, sollte doch mindestens eine Benachrichtigung kommen, dass gerade eine App geupdatet wurde. Somit hat man überhaupt keinen Überblick mehr und kann damit auch nicht feststellen, wenn zum Beispiel ein Update irgendwie sich verhaut, ja, und das System instabil macht, hat man überhaupt keine Möglichkeit mehr, das überhaupt noch nachzuvollziehen. Keine Ahnung, was Google sich da bei gedacht hat. Vielleicht haben die gemeint, okay, also die Leute, die raffen das eh nicht, ja, und unsere Kundschaft, die kann das eh nicht zurückverfolgen, dann brauchen sie es auch nicht zu wissen. Ansonsten gibt es für mich keine Erklärung. Ja. Sehr schade. Natürlich betrifft es nicht, wenn man die Auto-Update-Funktion ausgeschaltet hat, dann kriegt man noch nach wie vor seine Notifications. Ja, es sind Update vorhanden und da muss man aber auch manuell updaten. Und ich denke, das ist dann die einzige Möglichkeit noch, wie man hier sein Gerät noch unter Kontrolle halten kann, ja, um nachzuvollziehen, ob jetzt irgendwas irgendein Update das Gerät instabil gemacht hat. Und das kommt ja relativ häufig vor, das muss man schon sagen. Ja, nicht sagen wir Gboard, auf einmal kann man sich nicht mehr einloggen ins Handy, ja, oder was weiß ich, 100 andere Apps, die immer wieder Probleme mal verursachen. So, es war schon Thema auch in der Community, die EMUI, werde ich auch nochmal ansprechen in dem Blog, die EMUI Ads sollten kommen. Ja, das hat ein Artikel hier gesagt und der wurde dann auch revidiert. Es gibt keine Ads, keine Werbung in EMUI. Ja, das war offenbar eine. Ich bin mal nett, das war wohl von dieser Plattform, die das veröffentlicht hat, ein einfaches Versehen, ja. Die haben sich da nicht gefreut, jetzt Your Way noch eins reinzudrücken, ja, um noch mehr FAT zu streuen, ja, noch mehr Zweifel zu streuen an Your Way. Nein, das haben die natürlich deswegen nicht gemacht, sondern das war ein einfacher Fehler. Also von daher. Ist okay, sie haben es ja dann auch berichtigt. Ja, es geht da eben nicht drum, um die Ads, ja, sondern es ging da nur um das Your Way Ads Kit, ja, und das ist so ein Äquivalent zu dem Google AdMob, ja, also quasi eine Werbeplattform, wo sich Entwickler anschließen können, um Werbung in ihren Apps anzeigen zu lassen. Und klar, weil die Google Services sind ja dann weg und Huawei muss ja im Zuge von Huawei Services, das HMS, eben auch für die Entwickler ein Werbekit zur Verfügung stellen. Schon könnten die ja keine In-App-Werbung mehr machen und dann würden die Entwickler natürlich keine Apps mehr für Huawei-Geräte veröffentlichen. Das dürfte ja klar sein. Ja, ich weiß, die User würden sich darüber freuen. Ja, keine In-App-Werbung mehr ist nicht möglich auf dem HMS-System, auf Huawei. Das wäre doch super, aber eben nicht für die Entwickler. Dann würden die einfach ihre Programme nicht mehr machen. Also das war das Missverständnis. Keine Werbung gibt es auf EMUI, sondern ein Huawei Ads Kit wird eingeführt als Werbeplattform für Entwickler, die eben für Huawei Geräte für die App Gallery von Huawei programmieren wollen. So sieht's aus. Okay. Ach ja, weil wir von Huawei reden. Ich habe noch heute noch mehr von Huawei. Ganz klar, logisch, ne? Das kennt ihr ja schon. Aber zunächst mal was ganz Interessantes. Ja. 240 Millionen Smartphones sind in 2019 verkauft worden. Möglicherweise habe ich das sogar schon mal erwähnt, aber ich wollte da noch genauer präzisieren. Das ist ein neuer Rekord. So sieht's aus. Ein neuer Rekord. Noch nie hat Huawei so viele Smartphones verkauft wie 2019. Nicht schlecht. Von daher geht der virtuelle Stinkefinger sicherlich Richtung gegen USA von Huawei. Ja? Anders da kann ich mir das nicht erklären. Und ich hoffe, dass 2020 ebenfalls ein erfolgreiches Jahr für Huawei wird. An mir soll es nicht hängen. Ja. Der Switch zu dem HMS ist bei mir eigentlich schon fest eingeplant. Aber ich muss auch sagen, ganz klar, es gibt ein paar Kleinigkeiten, was jetzt nichts mit dem Huawei Mobile Services zu tun hat oder dem Wegfall von Google. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun, sondern es muss schon noch ein bisschen was passieren hinsichtlich von beispielsweise Stabilität beim Bezahlen von beispielsweise In-App-Purchases. Ich habe gerade gestern und heute wieder ein unschönes Beispiel erlebt. Das ist mir jetzt schon das dritte Mal passiert, dass man zeitweise keine Bezahlungen machen kann. Das Schlimme ist, man bekommt dann die Meldung, dass das Zahlungsmittel, also die Karte, abgelehnt wurde. Was aber nicht stimmt. Zumindest hoffe ich, dass keine echte Anfrage gestellt wurde an die Kreditkartenfirmen, sonst wird irgendwann nämlich die Kreditkarte tatsächlich gesperrt, wenn dort nämlich ein Haufen Anfragen platzen. Ja? Ich habe es circa 15 Mal probiert, über 24 Stunden verteilt, bis es dann endlich mal geklappt hat, nur um für einen Betrag ein In-App-Purchase zu machen von Tales of Wind. Ja? Und das ist natürlich nicht gerade gut. Es ist sehr, sehr verwirrend, wenn so eine Ablehnung kommt, die aber offenbar, so habe ich das wohl, also so interpretiere ich das, mit dem Dienstleister Worldpay zusammenhängt. Offenbar ist da eine Schwachstelle vorhanden, dass die oft entweder nicht erreichbar sind oder eben die Zahlung nicht verifizieren können und deswegen die Zahlung im Huawei-Bezahlsystem abgelehnt wird. Das ist mir sogar schon passiert bei der Bezahlung monatlich für die Huawei Cloud. Da wurde die dreimal hintereinander abgelehnt, weil Worldpay nicht erreichbar war. Und dann auf einmal am vierten Mal wurde es dann gebucht. Da wird es jeden Tag probiert und dreimal hintereinander an drei Tagen war das nicht erreichbar, ja, das Bezahlsystem. Und das ist natürlich äußerst übel, weil schon nach dem zweiten Tag wurde dann quasi die Cloud von den damals 200 Gigabyte auf 5 Gigabyte reduziert. Also das heißt, da wird es ganz schnell dann eng, wenn man an seine Daten, wenn man auf diese Cloud angewiesen ist und auf einmal ist das Kontingent weg, nur weil die Zahlung mal wieder nicht geklappt hat mit Worldpay und das gar nicht die eigene Schuld ist. Es ist schon ziemlich übel. Und wisst ihr, solche Sachen, die bohren sich da ziemlich tief ins Fleisch rein, finde ich. Weil gerade sowas Sensitives und sowas Wichtiges für Huawei, das muss klappen. Also wenn sich das nicht in der nächsten Zeit bessert, dann setze ich auch wieder ein Fragezeichen davor. Ja? Also ich liebe Huawei. Ja? Die Google-Trennung ist schon beschlossene Sache zugunsten von Huawei. Aber wenn solche Sachen nicht klappen, es gibt auch noch andere Firmen, sag ich mal so, Xiaomi beispielsweise, ja, Uliphone gefällt mir momentan sehr gut, ja, und noch viele andere, ja. Von daher, ich halte mir alle Optionen wie immer offen, ja, und das möchte ich nur mal gesagt haben. Es ist vielleicht für den einen oder anderen eh kein Problem, weil er sowieso nicht vorhat, was zu kaufen, aber wisst ihr, das besonders ärgerlich ist es, wenn man eine Firma unterstützen will und ich weiß ja, dass man eine Firma nur mit Geld unterstützen kann. Also das heißt, nur wenn die ihr den Entwicklern sagen können, hier bei uns kaufen die Leute im App Store auch In-Apps-Purchases. Die machen die über Huawei. Ja, hier, kommt zu uns. Ja. Nur dann wird es was bringen. Wenn die Leute nur kostenlose Apps in der App Gallery nutzen, dann wird das Ding floppen und fertig. Da ist doch klar. Ich meine, welcher Entwickler macht denn wegen einer solchen Aussicht hier zu? Ne? Und deswegen muss man da unbedingt da hinten dran bleiben. Ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt noch was anderes Interessantes und zwar das Huawei P40 Pro hat ein Quad-Bayer-Sensor, ja, mit einer Dual-Prism-Zoom-Kamera von Sony. Ist das nix? Nicht so schlecht. Also, das heißt, die Hauptkamera, ja, wird angeblich ein 42-Megapixel-Sensor sein, ja, von Sony, ja, und mit 16-in-1-Technology arbeiten, wow, und das Ganze nennt sich dann eben ein Quad-Quad-Bayer-Objektiv, unglaublich, ne? was macht es? Es ist also quasi ein 4-in-1, eine 4-in-1-Umwandlung, ja, um eben 16-in-1 zu erreichen, ja, deswegen Quad-Quad, und das wird dann für Videos und Fotos genutzt werden unter ganz dunklen Belichtungsszenarien. Allein dafür ist diese 52-Megapixel-Kamera gemacht, ja, mit dieser Technologie. Die wird dann so viel Pixel zusammenfassen, dass dann das Bild selbst wesentlich weniger Pixel natürlich hat als 52, ist ganz klar. Wesentlich weniger. Aber gerade für Videos dürfte es dann vollkommen ausreichend sein. Ja, 3,25 Megapixel soll wohl die Auflösung dann sein. Und über Tag wird dann eben nur die 4-in-1 Conversion genutzt, was dann eben entsprechend mehr Pixel für das Bild zur Verfügung stellt. Das wären dann 13-Megapixel-Shots, echte 13-Megapixel. Und von daher ist es eine interessante Vorgehensweise, zusammen mit dem erwarteten 10-fach optischen Zoom, ja, ist es natürlich eine fantastische Geschichte. Also man darf durchaus gespannt sein. Das Gerät wird kameramäßig bestimmt ein Renner werden. DxO, Marc, ist ja sowieso momentan im Huawei-Fieber. Ja, das Honor V30 Pro, bei uns View 30 Pro, ja, ist eingeschlagen auf DxO-Markt, Mark, und ist jetzt tatsächlich auf Platz 2 gekommen. Das zweitbeste Kamera-Phone auf dem Markt. Das ist nicht schlecht. Für ein Gerät, das erwartet wird, recht günstig ist. Ja. Jetzt gucke ich schnell nochmal, wie da die Hitliste ist. Wie gesagt, wird von Huawei dominiert. Und zwar die ersten drei Plätze sind vergeben an das Huawei Mate 30 Pro 5G, das Honor V30 Pro, dann das Huawei Mate 30 Pro. Danach kommt Xiaomi CC9, Apple iPhone 11. Dann kommen die Galaxy Note 10 Geräte. Und dann kommt wieder ein Huawei, das P30 Pro. Und das ist auch ziemlich nah an dem Apple iPhone, an Samsung dran. Während das Honor V30 mit 122 Punkten schon deutlich, deutlich vorne ist. Ja. Und das Huawei Mate 30 Pro 5G mit 123 eben auch recht weit von dran sind. Also die China-Fraktionen auf den ersten vier Plätzen, die ersten drei Plätzen, Huawei und Honor, die haben sich deutlich abgesetzt vom Rest. Ja, und das zeigt, wie da momentan der Vorsprung ist hinsichtlich von den verbauten Kameras. Und das hätte man vor kurzem noch nie, wohl kaum hier sich träumen lassen. Aber so kann es gehen. Ne? Erst wird über einem gelacht und dann trifft es einen kalt. Tja, es gibt 17 Apps, die ihr besser nicht installiert habt. Und wenn ja, macht sie bitte ganz, ganz, ganz schnell runter. Ja? Normalerweise sind diese Meldungen über Adware und Spyware bei mir nur so, die gehen so an mir so lapidar vorbei. Ja? Weil meistens sind das Apps, wo ich denke, also jeder mit normalem Menschenverstand hat doch diese Apps nicht installiert. Anders aber hier. Und zwar wirklich bedenklich. Da sind jede Menge QR-Code-Reader dabei. Und zwar viele von der Firma Ames Co. Und, also Ames Co. Ja, und Co. Und Amanote und Mobnet. Da sehr, sehr vorsichtig sein. Auch ein Game ist da dabei, Car Racing 2019. Der Explorer File Manager bei Amazi, auch der ist davon betroffen. Und Clock LED von Maint. Warum ich das hier speziell erwähne, ist, die Ähnlichkeit von Namen von Top-Apps ist ziemlich klar zu sehen. Ja, da musste ich schon ganz genau gucken, zum Beispiel der Explorer File Manager. Ja, das ist so ein Name, der ist wirklich, den kann man in Verbindung bringen mit allen möglichen File Managern auf Android. Und ich meine, es gibt mindestens einer, der auch wirklich so heißt, aber von einer anderen Firma ist. Und deswegen ist das schon eine schwierige Sache, ja. Ich glaube, ich verlinke den auch mal. Ohne Link wird es wohl nicht viel Sinn machen, denke ich. Das mache ich hier gerade mal da rein. So, ne, damit ihr das hier auch habt, damit ihr das dann in den Shownotes habt, weil ich denke, das ist wichtig und jetzt hier einzeln die vorlesen, bringt wohl nichts. Jo, okay, also die schmeißt schnell runter oder ihr habt sie besser gar nicht erst drauf. Huawei hat das HMS Core 4.0 auch jetzt offiziell angekündigt, ja, und auch gleich mal Millionen von Entwicklern weltweit jetzt schon rekrutiert, haben die tatsächlich schon unter sich vereint, sage ich mal, gar nicht so schlecht. Ich habe es allerdings auch nicht anders erwartet. Es waren ja Milliarden ausgesetzt, ja, an Geldern, die an die Entwickler fließen sollen, wenn diese Apps in dem Store, in der App Gallery veröffentlichen. Ist jetzt natürlich der Mittelpunkt von allem, ist natürlich der HMS-Kern. Ja. Die Huawei Mobile Systems, die stehen natürlich GMS, den Google Mobile Systems, gegenüber. Ja. Das sind quasi APIs, die angesprochen werden können von den Apps. Während viele Apps natürlich ohne Probleme laufen, das heißt, viele Apps müssen gar nicht angepasst werden, ist es für einige Apps durchaus erforderlich, dass hier kleine Änderungen an der App durchgeführt werden, damit die eben mit HMS richtig ohne Probleme zusammenarbeiten. Der HMS-Core spaltet sich ja in HMS-Capabilities, ja, da sind zum Beispiel die AR-Engine, die Kameraansprechung dabei, also so profane Sachen wie zum Beispiel eine App will ein Foto machen, dann kann das per API auch die AI-Funktion von der Kamera beispielsweise nutzen, ja, und so weiter. HMS Connect, ja, für eben die für die Verbindung von verschiedenen Softwarepaketen, ja, mit dem HMS Core und das HMS Ökosystem natürlich, das ist das, was für die Nutzer am interessantesten wird, die eben da insgesamt auch die Programme mit beinhalten, also auch die Apps, ja, und das wird also eine ziemlich große Aufgabe werden, natürlich, aber Huawei hat es auf jeden Fall schon mal geschafft, hier die Entwickler erstmal neugierig zu machen, ja, und hier diese Entwickler anzusprechen. Jetzt wird man mal sehen, wie viel dann da tatsächlich letztendlich auch Apps veröffentlichen werden. Und im Zuge dessen, ja, war ja etwas, was ich immer gesagt habe, was eins von den schwierigsten Dingen überhaupt wird, ja, Google Maps zu ersetzen. Und die haben eine Lösung. Huawei hat bereits mit TomTom ein Abkommen geschlossen. Das ist schon unter Dach und Fach fertig. Mit der niederländischen Firma, das heißt, die Amerikaner sind außen vor, die können das auch nicht verbieten, TomTom, ja, zu nutzen. Und die haben da eine Abkommen getroffen. Ja. Und damit wird eben jetzt das Google Maps ersetzt mit TomTom und ich habe mir auch schon mal die Navigation heruntergeladen, um das mal anzugucken. Ja, das ist nicht das fertige Produkt, was dann eben im Zuge der Zusammenarbeit mit Huawei eben auf den Markt kommen wird, aber nur mal so, um zu gucken, wie die, was man da erwarten kann von TomTom hinsichtlich des Kartenmaterials und so weiter. Och ja, ich finde es gar nicht so übel. Ich hoffe, dass sie die Stimmenauswahl mit übernehmen und vielleicht sogar noch ein paar extra Stimmen für Huawei mit dazu packen. Da wäre ich schon mal sehr froh drum. Und also ich muss sagen, mir gefällt diese Idee gut und Huawei hat ein großes Problem damit gelöst. Ehrlich gesagt, ich habe daran gar nicht gedacht. Ja. Ich habe mir jetzt schon vorgestellt, okay, also die nehmen OpenStreetMap bestimmt, okay, aber die brauchen ja eine Basis. Was könnte da genommen werden? Nehmen die vielleicht sowas wie OSM-End und so weiter, ja? Und haben das dann basierend auf diesen Daten von OpenStreetMaps und so weiter und so weiter. Ich habe an TomTom ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Oder an Garmin beispielsweise, ja? Hätte ich auch nicht gedacht. Das wäre ja auch ein Auswahlkriterium gewesen. Auch die haben ja Software, die sie anbieten für Navigation beispielsweise und für Karten. Ja. Aber nee, die haben einfach den kurzen Weg genommen, haben mit TomTom ein Abkommen geschlossen und das so schlecht ist das gar nicht. TomTom verfügt auch über aktuelle Verkehrsinformationen, ja, wo die eben auch die Rechte daran haben, so ähnlich wie mit Google Maps. Und das ist eine feine Sache. Ich denke, das kann durchaus eine gute Alternative zu Google Maps werden. Ja. Wie es dann letztendlich aussehen wird, weiß ich nicht genau, aber allgemein sagt man, dass das eine exzellente Entscheidung ist hinsichtlich Satellitennavigation, da mit TomTom zusammenzuarbeiten. Und ich denke, da ist ein großes Bedenken, da fällt vielen ein Stein vom Herzen, ja, die schon Angst hatten, ja, aber ich brauche doch meine Navigation überall, wo ich bin, ja. Und ich denke, hier haben die schon was zu bieten. Ja, hab mir gerade mal auch angeguckt, ne, Karten, man kann Karten europaweit herunterladen, auch für Offline-Nutzung, ja, etwas, was immer wieder interessant ist, ja, hier bei Google Maps kann man sich kleine Ausschnitte aus den Karten herunterladen, die dann immer wieder aktualisiert werden müssen. Hier bei TomTom kann man sich eine, zum Beispiel eine ganze Deutschlandkarte, ganze Frankreichkarte, ja, oder eine ganze Europakarte herunterladen, die wird dann abgespeichert. Ja, braucht etliche Gigabyte, ist schon klar, auf dem Smartphone, aber ich meine, man hat ja heutzutage mindestens 128 bzw. 256 Gigabyte auf dem Smartphone frei, ne? Von daher ist es ja kein Problem, dann kann man auch vernünftige Dienste nutzen, ne? Oh Mann, Sarkasmus. Ja, nee, ganz klar, seht ihr, deswegen habe ich immer gesagt, ne? Speicher kann man nie genug haben. Jetzt auf einmal so von heute auf morgen, es sind auf meinem Gerät beispielsweise schon wieder 14 Gigabyte weg, nur für die Karten. Ja, cool. Ja, so ist es, ne? Aber dafür kann man sie halt auch komplett ohne Netzverbindung nehmen zum Navigieren. Ja, und dann eben ist man eben auch sicher unterwegs. Und pff, Wahnsinn. Find's cool. Wie gesagt, die Stimmen gefallen mir gut. Aber wie gesagt, das ist noch keine fertige App. Wer schon mal so einen Eindruck kriegen will, der kann mal in der Huawei App Gallery TomTom herunterladen oder im Google Play Store. Das dürfte im Moment das gleiche noch sein, ja. Die TomTom App, die Navigations-App. Und da könnt ihr dann sehen, was sie alles an Möglichkeiten hat, an Einstellungen und wie das Ganze auch funktioniert und wie sich die Stimmen anhören und so weiter. Da könnt ihr mal ungefähr so einen Überblick kriegen, was ihr da erwarten könnt. Dann haben wir noch was von, nein, das war's auch diesmal von Huawei. Und jetzt haben wir noch Xiaomi Mi 10. Ja. Das ist ja momentan eins von den Geräten, die das für meisten Schlagzeilen sorgt. Xiaomi hat ja mit dem 10er System oder mit dem 10er Smartphone ein ganz heißes Eisen im Feuer. Und das sind auch jetzt wieder ein paar Details mehr aufgetaucht. Zum Beispiel ein Bild, wie das aussieht. Ja, endlich mal wieder ein etwas erfrischenderes Design. Und jetzt haltet euch fest. Das ist genau das Gerät, was ich vorhin schon erwähnt habe, mit der 108-Megapixel-Kamera drin. Ja, absoluter Hammer. Und hier wird sich dann eben schnell zeigen, dass die Preise bei Samsung entweder super gut sind oder dass Samsung eben ein Problem hat. Ja, weil das Xiaomi Mi 10 wird sicherlich kein Gerät sein, das extrem teuer ist. Und wenn das eben solche hochwertigen Kameras integriert hat, dann ist das schon eine irre Geschichte. Und ich möchte nur sagen, dass ein Xiaomi auch momentan in der DxOMark-Liste vor Samsung ist. Also das würde mich nicht wundern, wenn hier das Xiaomi Mi 10 auch unter die Top 4 kommen würde. Ja? Und damit auch wieder vor dem Samsung S10 Plus. Und dann gucken wir mal, wie sich dann das S20 dann schlägt. Ja. Das wird noch ein heißes Rennen, aber genau deswegen, wenn es ein heißes Rennen wird, dann könnt ihr davon ausgehen, dass Xiaomi das Rennen für viele gewinnen wird. Denn es dürfte eigentlich, wenn man den erwarteten Preisunterschied sieht, dürfte das kein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen sein, sondern das müsste so sein, dass man. Für den Preis müsste man das Samsung S20 in die Hand nehmen und das Xiaomi Mi 10 und müsste sagen, okay, Xiaomi Gelächter wegschmeißen, ja, und S20 yay, ja. Aber wenn es dann ist so, naja, also das S20 ist schon ein bisschen besser, dann könnt ihr es gleich vergessen. Ich meine, hallo? Was soll das? Ja, immer in Relation sehen zu zum Preis. Ja, und das Xiaomi 10 Pro 5G kommt ja auch noch. Da sind auch noch Bilder aufgetaucht. Ja, da kann man auch sehen, dass da von einem fünffach optischen Zoom auf dem Gerät drauf was steht. Und übrigens ganz interessant, ein klarer Blitz und ein und eine Blitz, wie heißt das, nennt man das, Linse, Blitzöffnung, die milchig ist. Sehr interessant. Also einmal quasi so eine Streubeleuchtung und eine harte Beleuchtung. Das könnte sehr interessant werden, da mal gucken, ob es dann vielleicht auch das erste Mal möglich wäre, vernünftige Bilder mit dem eingebauten Blitzlicht aufzunehmen, weil die sehen ja normalerweise immer furchtbar aus, ne? Außerdem wird das Xiaomi Mi 10 Pro auch mit einem 65 Watt Charger ausgeliefert werden. Macht euch also darauf gefasst, dass die 4500 mAh Akku in, ich sag immer die, ne, weil die Batterie, ne, voll ist in 0, nix, ne? Zusammen mit dem erwarteten Snapdragon 865 Prozessor, 120 Hz Bildwiederholrate, Punch-Hole-Display, Full-HD-Plus-Auflösung, 108 Megapixel, wie gesagt, On-Screen-Fingerprint-Reader. Das dürfte das Gerät des Frühjahrs auf jeden Fall werden. Ob es das Gerät des Jahres wird, wird sich noch zeigen, aber da hat Xiaomi wirklich ein ganz heißes Eisen im Feuer. Wahnsinn. Eine kleine interessante Tatsache ist, das fand ich lustig, deswegen will ich es mal kurz erwähnen, weil es ja immer heißt, ne, oh, China, wie schlimm und so weiter. Also die meisten Anfragen, die Apple erhält zum Herausgeben der Nutzerdaten, kommt von Deutschland und den USA. Das sollte einem mal zu denken geben. Ja, also das ist äußerst schlecht. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ihr könnt ja selbst drüber ein Urteil fällen, was das zu bedeuten hat. Ja. Datenhungrig ist es, sind wir jedenfalls. Ne? Und das gefällt mir gar nicht. Black Shark kündigt eine Partnerschaft mit Tencent Games an. Das ist ein riesiges Ding. Ja, das Black Shark, das neue ist, ich glaube der Dreier, genau, ist ja, soll ja das Gaming-Phone schlechthin sein. Und im Zuge dessen haben die jetzt eben mit Tencent sich zusammengetan. Und damit werden Spiele ja eventuell bevorzugt, beziehungsweise eben speziell optimiert für das Black Shark. Ja, das kann man erwarten. Aber, das hat man ja auch gesehen, Tencent Games hat auch schon mit Asus für das Asus ROG Phone 2 zusammengearbeitet. Also für Tencent Games ist das natürlich eine tolle Sache. Wenn ihr jetzt sagt, Moment, Tencent Games, was sind das? Ja, also sind die Macher von dem erfolgreichsten Mobile Game momentan, nämlich Call of Duty Mobile. Ja, das haut alles weg im Moment. Wahnsinn. Das war das erste Game, wo die Rekorde von Pokémon Go gebrochen hat. Unfassbar. Ja, die stehen eben da hinten dran. Die machen auch für PC Games und so weiter. Also es ist eine riesige Gaming-Firma und die quasi über die Jahre, man möchte fast sagen, aus dem Nichts getaucht sind. Stimmt natürlich nicht, weil in China sind die natürlich schon sehr erfolgreich gewesen, aber haben dann expandiert und auf einmal waren die da. Boom, hier bin ich, zack. Und haben die Top-Titel auf einmal gepublished, ja, irre. So sieht's aus und die arbeiten jetzt halt ja, auch zusammen mit diesem Black Shark, was ich auch wieder interessant finde. Black Shark habe ich schon was gesprochen, gibt's Versionen bis 16 GB Speicher, ja, das Black Shark 3. Und momentan ist die höchste Konfiguration bei Smartphones 12 GB, also das wird sich weiter ausbreiten auf 16 GB. Tja, wer hat's euch gesagt, ne? Wer hat's euch gesagt, dass die ersten 16 GB Phones rauskommen werden 2020? Ja. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, braucht man nicht, doch, braucht man, Ruhe, braucht man, fertig, Ende. So. Xiaomi Pocophone F2 ist auch eine interessante Sache für Leute, die es jetzt, sagen wir mal, von den technischen Daten her lieber ein bisschen standesgemäße haben wollen, also nicht zu arg extrem überzogen, ja, die sagen, ich will sowieso nicht spielen, schwerer Fehler, aber okay. Das Pocophone F1 war ja, ich würde schon sagen, ein Renner, ja, im Midrange-Bereich. Und das Poco F2 soll das also jetzt fortsetzen, ja. Bisher weiß man aus den Leaks, dass ein Snapdragon 765 verarbeitet wird mit einer 5000 mAh Batterie und 48 Megapixel Sensor-Kamera. Auch wenn man jetzt mit diesen Daten noch nicht so viel anfangen kann, ist erwähnenswert, dass Poco sich jetzt abgespalten hat und als eigene Firma auftritt. So sieht's aus. Also sie sind jetzt eigenständig. Ob das gut oder schlecht ist, wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall ist Poco jetzt eine unabhängige Marke. Und das ist ja nicht schlecht. Damit haben sie sich von Xiaomi quasi abgenabelt. Ja. Ich gehe aber davon aus, dass die immer noch eng zusammenarbeiten, aber halt jetzt wirtschaftlich von Xiaomi unabhängig sind. Vielleicht auch noch ein Wort zu Xiaomi. Die waren ja heute in der Sendung stark vertreten. Die haben noch ganz andere Sachen im Petto. Ich habe es ja immer mal wieder berichtet. Ja, also von Zahnbürste bis Aquarium haben die alles Mögliche. Nochmal umgekehrt, von Aquarium bis Zahnbürste, ja, haben die alles Mögliche im Sortiment. Das ist tatsächlich so unglaublich. Die verblüffen die Community immer wieder. Und jetzt haben die auch die Erlaubnis bekommen, in China eine Finanzfirma zu machen. Also auch hier kümmern die sich jetzt um Finanzen, quasi so eine Pseudobank, ja, um eben Bezahlgeschäfte abwickeln zu können. Dazu braucht man natürlich auch in China eine Genehmigung und die haben sie jetzt bekommen. Ist schon eine interessante Geschichte, wie viele chinesische Firmen momentan in den Finanzsektor vorrücken. Ja, hier WeChat hat es ja offenbar vorgemacht, sehr erfolgreich vorgemacht. WeChat, das Bezahlungsmittel Nummer 1 in China. Dann sind viele andere Firmen auch nachgezogen. Jetzt auch noch Xiaomi, die eben hier in dem Finanzdienstleistungsbereich eben Fuß fassen wollen. Es scheint so ein Trend zu sein bei chinesischen Firmen. Vielleicht ist es auch deswegen so, weil man natürlich auch noch probiert, ein zweites Standbein für die Finanzierung von diesen Geräten aufzubauen. Kann ich mir schon vorstellen, weil das dürften schon knallharte Kalkulationen sein bei den Preisen. Hm? Auf jeden Fall. Gut, jetzt komme ich noch zu der Community. Zunächst mal ganz aktuell. Der Chris hat gepostet, Gesichtserkennung Clearview AI schockt Amerika. Man wusste es ja aus bestimmten Veröffentlichungen, dass Gesichtserkennungssysteme bei den Diensten beispielsweise schon extrem genau waren und von daher weiß ich nicht, wie man da überhaupt noch geschockt werden kann. Eigentlich können nur die Leute geschockt sein, die die ganze Zeit beweisbare Berichte von WikiLeaks und Co. als Verschwörungstheorien abgetan haben, ja, und das einfach nicht glauben wollten, dass die jetzt auf einmal hier die Panik kriegen, weil sie gelernt haben jetzt, es stimmt doch. Ja, so sieht's aus. Aber okay. Ne, also geht einfach davon aus, dass auch sogar bei uns jetzt fast eben ein bisschen ausgedrückt, also auch bei unseren, sage ich mal, Diensten, die in den Anfängen der elektronischen Datenverarbeitung stecken, um es mal süß zu sagen, ja, dass die ebenfalls schon richtig gute Gesichtserkennung haben, die euch über hunderte Meter von Entfernung bereits identifizieren können. Ja, das ist eigentlich sollte das klar gewesen sein, ja. Und die technischen Voraussetzungen gibt es eigentlich schon seit Jahren, nicht erst seit es AI gibt, ja, die sogenannte AI gibt. Aber die verschärft das Problem natürlich, weil dann wesentlich größere Datenbanken eben schneller durchsucht werden können. Trotzdem ist das nichts Außergewöhnliches, meiner Meinung nach. Gut, Cambridge Analytica, eine gefährliche im Dunkeln arbeitende Industrie, ja, also auch das von Chris gepostet, ja, der Link ist interessant, aber auch hier war ich jetzt nicht sehr überrascht drüber. Cambridge Analytica hat ja schon Daten verkauft. Das war eigentlich in der breiten Presse bekannt. Warum überhaupt noch jemand mit Cambridge Analytica zusammenarbeitet, weiß ich nicht. Aber okay. So, Moment. Hinsichtlich der Werbung, da hat der Nachtzug geschrieben, Huawei plant wohl Werbung auf dem Betriebssystem EMUI zu zeigen. Da habe ich dann gleich geantwortet, halte ich für keine gute Idee im Moment, sofern das nicht nur böswillige Gerüchte sind. Ich selbst würde diese Funktion aktivieren, um Huawei zu unterstützen. Der Andreas sagt dazu, ich bezahle lieber gerne, als von Äderte ausspioniert zu werden. Stichwort gläserner Bürger, war neulich relativ schockiert, wie oft mein Samsung-Fernseher nach Hause telefoniert, ist jetzt per Pi-hole geblockt. Ja gut, was heißt nach Hause telefoniert? Das ist heute immer, muss man eine Abwägung treffen, was hat man davon, was nicht, ja, also ich meine, ich habe schon gesagt, ja, ich habe vieles geblockt bei mir mal eine ganze Zeit lang von der Werbung her, also eigentlich alles, und dann war eben das letztendliche Ding, ich habe von allem möglichen Sachen Werbung gesehen, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Also schlimm, wirklich. Und auch nervige und Werbung, wo ich wirklich sauer war, dass ich sowas zu sehen bekomme. Ja. Letztendlich habe ich es dann hier bei einigen Seiten, denen ich eben vertraue, wieder eingeschaltet, durchgeschaltet und siehe da, jetzt sehe ich zumindest manchmal ganz so absurde Sachen. Ja, sondern etwas, was mich einigermaßen noch, ja, ich möchte nicht sagen interessiert, aber was zumindest mal mich nicht weiter stört. Ja. Also es hat alles immer seine zwei Seiten, ja, und manchmal muss eben auch ein Gerät Daten an die Firma schicken, wenn zum Beispiel Samsung dadurch hier deine Viewing Experience verbessern kann, ist es auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Ich tue zum Beispiel oft, habe ich auch zum Beispiel bei meinem Honor-Gerät gemacht, erlauben, dass die Firmen das Nutzungsprofil einsehen können, weil die dann sich entsprechend anpassen können. Ja. Ansonsten, man kann zwar im Internet jammern darüber, warum das so und so ist, wenn die Firmen nicht mitkriegen, dass die Leute das auch tatsächlich nutzen wollen, dann werden die das nicht ändern. Ja, ganz einfach. Dann enden die so wie Sony, ja, die einfach nicht wahrhaben wollen, was das Problem ist. Aber ja, gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Okay, aber natürlich, das mit dem Pi-Hole ist eine gute Idee. ja, gut, was war noch? Ja, wenn ihr bei Call of Duty Mobile spielt, ja, Einladungscode PX18VE, PX18VE, ja, und dann kriegt ihr eine fette Belohnung, ja, und ihr seht mich auch gleich hier beim Zocken. Ne? Ja, genau. Leider bleibt das Thema Technik nicht politikfrei, schreibt der Chris. Rekordumsatz US-Regierung wegen Huawei schwer frustriert. Ja, so ist das, ne? Und da habe ich ja gesagt, aber etwas Gutes hat die Meldung, Huawei wächst trotz Erpressung der USA. Hahaha. Tja, so sieht's aus. Mein Spruch, Huawei go, USA no. Was noch? Ein Widget, bei dem man die Suchmaschine selbst definieren kann. Ach ja, das ging darum, genau wegen der wegen dem Default Search Engine. Ja, es geht mir jetzt nicht ums Widget, das auf Android auf dem Display ist. Das ist sowieso schon längst weg bei mir. Zum Glück kann man das bei Huawei einfach abschalten. Ja, ich brauche kein Search Widget auf meinem Screen. Ja, definitiv nicht. Ich suche im Browser. Und genau da muss eben auch hier das änderbar sein. Und auf dem Desktop war es bisher kein Problem, aber eben auf dem Mobile Phone definitiv. Und die maschinenweite Suche für die Leute, die tatsächlich dieses Suchfeld benutzen, da ist ein Widget auch nur teilweise ein Problemlöser, ja, weil doch viele eben über diese Google-App gehen oder gar den Google Assistant nutzen. Und da kommt es halt drauf an, wie ein System einem ermöglicht, welche Suchmaschine dann genutzt werden kann. Ich bin eigentlich bei keinem System, das muss ich ganz klar sagen, zufrieden. Und diese Auswahl, die man da hat, ist meiner Meinung nach ziemlich diskriminierend. Da wird die jetzt versteigert, wer zur Auswahl steht. Und DuckDuckGo, habe ich ja schon gesagt, ist nicht die Suchmaschine meines Vertrauens, sondern es ist startpage.com, die eben auch anonyme Ansichten von Webseiten ermöglicht, innerhalb der Suche. Wahnsinn. Quasi, die nehmen alles auf sich. Das ist cool. Und deswegen würde ich die Suchmaschine-Änderung nur dann als sinnvoll empfinden, wenn ich eben auch startpage.com auswählen kann. Das geht momentan leider nicht. Klar, es gibt ein Widget, es gibt auch eine App, wo man Startpage dann als Widget einblenden kann und Startpage nutzen kann, ist aber vollkommen interessant, eben für die anderen Dienste, die eben in Google integriert sind, die können, und auch sogar der Chrome-Browser kann dann eben nicht diese Standard-Suchmaschine nutzen. Gut, was sonst noch was? Der Rest war schon von, letzter Woche offenbar. Und ja, damit komme ich zur App der Woche. Und die ist diesmal auch wirklich eine interessante Geschichte. Tatsächlich eine Geschichte. Ja, ich betone das extra nochmal. Murder in the Alps heißt es. Also Mord in den Alpen. Und das ist so eine schöne Detektivstory, eine Detektivgeschichte, die verschiedene Spielkonzepte im Prinzip vereinigt. Ja, jetzt habe ich mal gerade hier, jetzt muss ich gerade mal den Link hier holen, so, die quasi auch solche Sachen, dieses Copy and Paste ist heute mal wieder katastrophal. Oh Mann. So, ihr seht auch, Firefox ist nicht perfekt auf dem Smartphone, ja. Aber okay, so, jetzt haben wir es. Murder in the Alps. Ein schönes Game mit guter Grafik, das eben verschiedene Spielekonzepte zusammenbringt. Zum Beispiel dieses Search and Click. Anders kann ich es nicht ausdrücken, was ja stark verbreitet ist, ja, wo man also Gegenstände finden muss auf einem Bild. So am besten könnte man es übersetzen mit Wimmelbild. Das moderne Wimmelbild. Aber dann sind auch noch viele andere Sachen. Mit diesen Informationen, die man eben in solchen Games wie eben dem Wimmelbild sichern kann, muss man da zusammentragen, muss dann eben auch Rückschlüsse ziehen, ja, Beweise, Gegenstände aushändigen an die richtigen Personen. Ja. Und am Anfang kriegt man das auch schön vorgemacht, da gibt es eigentlich noch keine großen Entscheidungsprobleme, aber das ändert sich dann halt mit der Zeit, wo es dann richtig knackig wird. Die schöne Grafik und die interessante Story, die gleich von Anfang an ansetzt, ja, ist wunderbar. Die Dialoge am Anfang, weiß ich nicht, da ist vielleicht doch einiges wegen der Übersetzung zugrunde gegangen. Die sind jetzt Also ich habe tatsächlich mal die deutschen Dialoge benutzt. Die sind jetzt also nicht ganz so perfekt, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz, die kann man auch einfach ignorieren, sage ich mal. Diese kleinen Fehler, die da drin sind. Ja, wie beispielsweise, wenn der Butler komische Fragen stellt und dann sofort hier ein grad angereister Gast als Detektivin engagiert, sozusagen, ja, nur weil sie Kriminalromane liest, ja. Oder zum Beispiel solche Sachen wie, also Aussagen, ja, ich habe gestern, oder der Schlüssel wurde gestern verloren, ja, und dann fragt sie, wann wurde denn der Schlüssel verloren? Und dann sagt er gestern. Also das können nur Übersetzungsfehler sein, ja. Aber wie gesagt, die kann man auch überspielen. Die Grafik ist toll, funktioniert übrigens im Desktop-Modus, allerdings mit ein paar seltsamen Effekten. Manchmal ist das Bild transparent und man sieht das Hintergrundbild vom Desktop. Sehr seltsam. Aber okay, dafür ist es bestimmt auch nicht gedacht. Am Shield TV wird es sicherlich auch funktionieren. Alles geht mit Point und Click hier, von daher kein Problem. Und die Auswahl der Chars finde ich auch sehr schön. Also spielt ja, wie ich gesagt habe, in den Alpen, ja, die deutschen Charaktere sind wieder sehr gut getroffen, der Dialekt stimmt auch bei dem Spruch, Wahnsinn, ja, egal ob die Maid da drin ist, ja, also das Dienstmädchen, ja, die abenteuerlustige Urlauberin oder der genervte Butler und der verrückte Professor, also ist es schon wirklich sehr schön anzusehen, wie sich da dann diese Geschichte in diesem kleinen Alpenort dort aufbaut. Österreich ist es. In Österreich spielt es, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, ja. Und das macht schon Spaß. Ja, absolut. Das übrigens zeitlich auch zurück in die Vergangenheit. Also das ist kein modernes Adventure in dem Sinne von der Story her, sondern spielt in den 1930er Jahren. Ja, entsprechend ist dort sehr viel aus dieser Zeit Flair drin. Vor allem, also es hat aber auch noch den 20er-Touch, muss ich sagen. Ja. Und also so gerade so dieser Übergang, wo die Welt dort noch zumindest für einige Leute ganz gut waren und dann ja, der Übergang, wo es dann richtig böse wurde. Also so in dieser Zeit, wo auch die klassischen Filme halt oft spielen und das finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und entsprechend kommt man da dann auch in Versuchung, In-App-Game Geld auszugeben. Arg! Ja, habe ich zwar noch nicht gemacht, aber wie gesagt, die Gefahr besteht. Denn ab einem gewissen Punkt wird es leider so sein, das ist ein kleiner Nachteil von einem Game, dass man eben schon weitere Sachen gegen Geld kaufen muss. Ja. Ansonsten stockt man doch sehr, sehr stark. Es ist aber trotzdem so, dass man nicht jetzt von Anfang an irgendwie das Gefühl hat, dass man hier nur bezahlen muss und nichts davon hat, sondern man kann schon eine ganze Zeit lang erstmal sich da davon überzeugen, dass das Spiel gut ist, bevor dann auch wirklich notwendig ist, dass man Geld ausgeben muss. Die Wertung von 4,4 im Play Store geht voll in Ordnung, meiner Meinung nach. 5, weil es eben diese In-App-Purchases hat, würde ich auch nicht geben. Ich würde jetzt persönlich so eine 4 geben rund. Und das ist aber schon ganz gut, meiner Meinung nach. Und auf jeden Fall macht es riesig Spaß, hier das Game da zu zocken. Und ihr könnt auch mal das Video angucken im Play Store. Ja, wenn es nicht so viel verrät. Ja. Aber da könnt ihr mal so einen Überblick sehen, was für Spiele man da hier machen muss. Also es ist nicht nur diese Wimmelbildspiele, sondern viele andere Minigames, bei denen man dann immer wieder Hinweise bekommt. Richtig schön und deswegen App der Woche. Murder in the Alps, ja, Mord in den Alpen. Klassischer Krimi. Nicht schlecht. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Ja. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden, da freue ich mich immer drauf. Die Links heute zu der Sendung findet ihr in eurem Podcast-Client. Ja, es sind zwei, drei Links natürlich vorhanden, ja, ganz klar. Einmal wegen den Apps, die ihr besser deinstallieren sollt, und natürlich auch für die App der Woche. In den Shownotes seht ihr die immer. Ansonsten Mörder in die Apps eingeben in der Suche beim Play Store, dann findet ihr die auch. Danke, dass ihr zugehört habt, und ich sag dann wie immer, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.